In Polen begann heute ein Staatsbesuch, der nicht nur von General Jaruzelski als historisch gewertet wird. Vermutlich zum ersten Mal in der Geschichte des polnischen Volkes wird ein russischer Staatsmann mit echter Sympathie begrüßt. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow, der nach einer Umfrage in der Liste der Beliebtheit bei den Polen gleich nach Papst Johannes Paul II. An zweiter Stelle rangiert. Mehr als 76% der Polen finden den Kremlchef sympathisch, vor allem deshalb, weil sich vor allem die Reformer von seiner Politik der Perestroika und Glasnost Förderung und Unterstützung erwarten. Aus Warschau Jürgen Fietig. Er habe bei den Warschauern ein wohlwollendes Verhältnis ihm gegenüber feststellen können. So resümierte Michail Gorbatschow seine ersten Eindrücke in Warschau gegenüber der Reporterin des polnischen Fernsehens. Das sei mehr als Höflichkeit und Gastfreundschaft gewesen, so fuhr er fort und führte das auf die Veränderungen in der polnischen und sowjetischen Gesellschaft zurück. Die Völker näherten sich aneinander an. Um 10 Uhr war Michail Gorbatschow heute in Begleitung seiner Ehefrau Reisser und einer Delegation mit Außenminister Edward Szewardnadze in Warschau eingetroffen. Auf dem Flugplatz wurde Gorbatschow vom polnischen Staats- und Parteichef General Wojciech Jaruzelski empfangen. Sowohl auf dem Flughafen als auch auf dem Weg zur Stadt suchte Gorbatschow Kontakt zur Menge, die Plakate mit sich führte. Bündnis auf neue Art und Perestroika, das ist es, lauteten einige Aufschriften. Während der Vormittag mit Kranzniederlegungen ausgefüllt war, trafen sich am Nachmittag Wojciech Jaruzelski und Michail Gorbatschow mit ihren Delegationen zu einem ersten Gespräch. Polens Führung ist stolz darauf, dass Michail Gorbatschow ihr Land als erstes nach der 19. Parteikonferenz der KPdSU besucht. Deren Verlauf sieht sie als Bestätigung des Gorbatschowschen Kurses und ihres eigenen Weges an. Deshalb wird in allen offiziellen polnischen Veröffentlichungen zum Besuch die Parallelität und der Gleichklang der Reformbemühungen in beiden Ländern stark hervorgehoben. Eine Kopie des sowjetischen Modells, das hat Staats- und Parteichef Wojciech Jaruzelski kurz vor dem Besuch in dem Moskauer Blatt Neue Zeit hervorgehoben, strebt man jedoch nicht an. Vielmehr erwartet Polens Führung neue Impulse für die eigenen Reformbemühungen, die ins Stocken geraten sind. Das wird nicht zuletzt aus der Diskussion in den polnischen Medien über vertane Chancen deutlich. In den Augen der polnischen Reformer gingen die kürzlich abgehaltenen Kommunalwahlen verloren, obwohl zahlenmäßig die Parteikandidaten siegten. Der Verlust ist darin zu sehen, dass in die neu gewählten Kommunalparlamente praktisch keine Kandidaten eingezogen sind, die der Opposition zuzurechnen sind. Die Wahlen hatten also keine integrierende Wirkung. Aus solchen Einsichten erwuchsen dann im Vorfeld des Gorbatschow-Besuches neue Versuche mit der Opposition, über einen Antikrisenpakt ins Gespräch zu kommen, über einen Pakt, der zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten allen Konfliktfeldern übergeordnet sein sollte. Die Wirkung des Gorbatschow-Besuches kann aber auf diesem Gebiet bestenfalls indirekt sein. Zwar wird es schon eine Rolle spielen, welche Vertreter unabhängiger und katholischer Gruppen Gorbatschow treffen wird, aber einigen müssen sich die Kontrahenten im Lande, die ihre Positionen seit Jahren kennen. Die Ergebnisse dieses Besuches werden also eher im Atmosphärischen zu suchen sein. Auf diesem Gebiet wäre durchaus noch einiges zu verbessern. Nicht zuletzt spielt das Problem Katyn weiter im polnischen Bewusstsein eine wichtige Rolle. Von atmosphärischer Bedeutung ist auch der Besuch Gorbatschows in der polnischen Grenz- und Hafenstadt Stettin, polnisch Szczecin. Diese westlich der Oder gelegene Stadt ist später als die übrigen ehemaligen deutschen Ostgebiete voll in das polnische Staatsgebiet integriert worden. Aufgrund der andauernden Auseinandersetzungen mit der DDR um die Grenzziehung in den Territorialgewässern des Oder-Mündungsbereiches registriert Polen die Anwesenheit des sowjetischen Gastes in dieser Stadt mit besonderer Genugtuung. Ohne Zweifel lässt sich jetzt schon sagen, dass der dritte Besuch Michail Gorbatschows dem polnischen Prestigebewusstsein entgegengekommen ist. Durch ihn wurde die hervorgehobene Stellung des zweitgrößten Staates im östlichen Bündnis noch einmal bestätigt. In seiner Rede vor dem polnischen Parlament, dem Sejm, setzte sich heute Nachmittag der sowjetische Parteichef für den Abbau der konventionellen Rüstung in Europa ein. Er wünscht, wie Sie in den Nachrichten hören konnten, eine europäische Gipfelkonferenz über diese Abrüstungsproblematik. Beim Abbau der Feindseligkeiten zwischen West und Ost gehen die Supermächte mit gutem Beispiel voran. Das beweist der Besuch des sowjetischen Generalstabschefs Achomejew in den USA, bei dem er mit seinem amerikanischen Amtskollegen Admiral Crow ein umfassendes Austauschprogramm der beiden Streitkräfte vereinbarte. Vorbereitet wurde dieser erste Besuch des ranghöchsten sowjetischen Offiziers seit dem Zweiten Weltkrieg in den USA beim dritten Gipfeltreffen zwischen Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow im Dezember vergangenen Jahres in Washington. Von dort meldet sich auch Ulrich Schiller. Große olivfarbene Tellermützen in den Gängen des Pentagon sorgten heute noch einmal für Aufregung. Der sowjetische Generalstabschef Marschall Akromejew beschloss seinen ersten Amerika-Besuch. Den Worten des Marschalls zufolge, wie auch denen seines Gastgebers Admiral Krau, war die Begegnung der höchsten Militärs der beiden Großmächte ein voller Erfolg. Für Akromejew auch ein Bildungserlebnis. Vor der Presse erklärte er am Montagmorgen: Dutzende von Stunden haben Admiral Krau und ich im Gespräch verbracht und wir haben nicht nur über militärische Dinge geredet. Admiral Krau hat mich gebildet. Er hat mir erzählt, wie die amerikanische Nation geboren wurde und wie sich die amerikanische Gesellschaft entwickelt hat. Und der Admiral hat mir so erzählt, wie ich es niemals in einem Buch hätte lesen können. In Oklahoma, der Heimat des amerikanischen Generalstabschefs Admiral Krau, hatten die Indianer für den sowjetischen Gast Tänze aufgeführt. Der Häuptling, der Cherokee, oder soll man sagen die Häuptlingin, denn es handelt sich um die Chefin des Stammes, die auf den Namen Wilma Mankiller hört, sie überreichte Akromejew einen großen Kopfschmuck mit unzähligen Federn. Das Foto macht sich gut. Aber natürlich hatte Akromejew auch Truppeneinheiten besichtigt und sogar das Privileg genossen, sich ins Cockpit eines der neuen B-1-Bomber setzen zu dürfen. Unglücklicherweise traf die Bomberbesichtigung des Marschalls mit Presseberichten zusammen, wonach neue Fehler in der Elektronik des Fernbombers entdeckt worden seien. Fehler, die es ihm im Ernstfalle unmöglich machen würden, sowjetisches Territorium mit Atombomben im Tiefflug zu erreichen. In einer gemeinsamen Erklärung der Generalstabschefs der beiden Großmächte ist von der Einrichtung gemeinsamer Arbeitsgruppen die Rede. Amerikanische und sowjetische Offiziere sollen gemeinsame Maßnahmen ausarbeiten, die Konflikte und Zusammenstöße verhindern, wenn die Streitkräfte beider Länder gefährliche militärische Aktivitäten in der Nähe des anderen ausführen. Eine neue Variante also des Risikoabbaus. Ein umfangreiches Besuchs- und Austauschprogramm bis 1990 wurde überdies vereinbart. Für Generalstäbler, Truppenoffiziere, Flotteneinheiten, Historiker und Sportler. Auf Meldungen, dass die Sowjetunion einen einseitigen Truppenabzug aus Ungarn vorbereite, wollte Akromejew nicht eingehen. Er beklagte sich aber, dass Pakistan das Genfer-Afghanistan-Abkommen verletze, indem es die Grenze für den Übertritt von Guerilla-Einheiten nach Afghanistan offen halte. Weiter sagte der Sowjetmarschall, vor allem aufgrund von Besorgnissen der Europäer, habe die Sowjetunion im Zuge der Perestroika auch mit dem Umbau der Streitkräfte begonnen, und zwar in Richtung auf eine defensive Militärdoktrin, der Form wie dem Inhalt nach. Margaret Thatcher war diese Telefonaktion wichtig und sie schien ihr durchaus Spaß zu bereiten. Sie wirkte locker und freundlich, sie sprach in dem ihr eigenen sanft eindringlichen, aber doch zugleich sehr bestimmten Tonfall. Die Fragen reichten vom Globalen zum Trivialen, von den großen aktuellen Themen der Weltpolitik, dem Abschuss des iranischen Passagierflugzeuges durch die US-Marine, Margaret Thatcher bezeichnete dies als tragisches Unglück, dem Menschenrechtsproblematik, natürlich dem Reformprozess in der Sowjetunion, bis hin zur Aufgabenverteilung im Haushalt des Ehepaares Thatchers. Wer bereitet in Downing Street das Frühstück, wollte ein Anrufer aus der Sowjetunion wissen. Margaret Thatchers Antwort: I do the simple meals, but many occasions we are out for meals. Verständlich, dass die Mehrheit der Frager immer wieder auf den Reformprozess in der Sowjetunion zurückkam. War der Wandel in der Sowjetunion nicht ohnehin überfällig, meinte einer, und vollzieht Gorbatschow nicht das, was einfach geschehen musste? Und ist der Reformprozess unumkehrbar? Margaret Thatcher pries in ihrer Antwort Gorbatschow, sprach von einer historischen Wende, meinte, es sei eine aufregende Entwicklung, die sich da in der Sowjetunion vollziehe, und dann sagte sie: And I recognize someone who is bold and courageous when I see them. And I recognize someone who has a vision for the future. Ich erkenne sofort, wenn jemand kühn und mutig ist und eine Vision für die Zukunft hat und so stark daran glaubt, dass er weiter und weiter macht, bis das Ziel erreicht ist. In gewisser Weise schien sie sich selbst, und sie sagte das auch, in einer ähnlichen Lage zu fühlen, als sie Premierminister wurde. Wer wirklich an das glaubt, was er tut, wird den Reformprozess sehr viel schneller vorantreiben als jemand, der nur verwaltet, sagte sie. Ja, ich hoffe, der Prozess ist unumkehrbar. Ja, ich hoffe, und da schien sie sich direkt an Gorbatschow zu wenden und gar nicht mehr an den Fragesteller, dass sie ihre Vision verwirklichen und vollenden können. Sie hat immer wieder im Verlauf der einstündigen Sendung lobende Worte für Gorbatschow gefunden, als wolle sie diese Sendung gerade auch nutzen, um ihm den Rücken zu stärken. Bemerkenswert ihre Antwort an die Adresse eines armenischen Anrufers, der sie zur armenischen Unabhängigkeitsbewegung befragte. Hier mahnte sie zur Loyalität mit der Sowjetunion. Die werde dann natürlich leichter fallen, wenn den verschiedenen Nationalitäten in der UdSSR mehr Freiheiten eingeräumt würden. Aber sie verwies sehr deutlich auf das Beispiel der USA und auch Großbritanniens, wo verschiedene Nationen unter einem Dach lebten und sich eben als Amerikaner und Briten fühlten. Das war im Heute-Mittag-Gespräch Willi Wimmer, CDU-WR-Experte zum Thema Tiefflug. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion und NATO-Generalsekretär Wörne lehnen die jüngsten Abrüstungsvorschläge des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow ab. Die außenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Michaela Geiger, ist gegen eine gesamteuropäische Gipfelkonferenz, durch die Europa von den USA abgekoppelt würde. Sie forderte ebenso wie der NATO-Generalsekretär, dass der Ostblock im konventionellen Bereich mit der Abrüstung vorangehe. Sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow auf Polen-Visite. Der Empfang für den Perestroika- und Glasnostmann war gestern in Warschau überaus freundlich. Gorbatschow belohnte diese Aufgeschlossenheit der Polen mit einer Rede vor ihrem Parlament, in der er eine gesamteuropäische Gipfelkonferenz vorschlug, um den derzeitigen Stillstand in den Ost-West-Verhandlungen in Sachen konventioneller Abrüstung zu überwinden. Außerdem könnten auch sowjetische Kampfflugzeuge aus Osteuropa abziehen, wenn die Amerikaner darauf verzichteten, ihre 72 F-16 Jets wie geplant von Spanien nach Italien zu verlegen. Neue sowjetische Abrüstungsvorschläge. Wie reagiert die NATO? Das westliche Verteidigungsbündnis antwortet mit Skepsis auf die Vorschläge des sowjetischen Parteichefs. Nach Ansicht von NATO-Generalsekretär Wörner wird das angestrebte Gleichgewicht zwischen Ost und West nicht nur mit einer Verringerung der Luftstreitkräfte erreicht. Vielmehr müsste die Sowjetunion ihre am Boden stationierten Truppen reduzieren. Vor allem bei den Panzern und der Artillerie müsste der Osten stärker abrüsten als der Westen. Außerdem sei ein Rückzug sowjetischer Militärflugzeuge um einige hundert Kilometer nicht mit der Verlegung amerikanischer Flugzeuge über den Atlantik zu vergleichen. Wörner sagte, die Allianz wird jeglichen Vorschlag ernsthaft prüfen, der uns dem Ziel eines Gleichgewichts in Europa näher bringt. Dies wurde auch bei unserem NATO-Gipfel im Frühjahr detailliert beschlossen. Natürlich wird die NATO Gorbatschows Vorschläge sorgfältig analysieren. Wie das Bündnis schon häufig betont hat, haben wir uns darauf verpflichtet, ein stabiles Gleichgewicht bei den konventionellen Waffen auf niedrigerem Niveau in Europa zu erreichen. Mit ihrer Zurückhaltung liegt die CDU-CSU auf einer Linie mit dem Nordatlantikpakt. Die außenpolitische Sprecherin der Partei, Geiger, sagte, Europa wolle sich mit einer getrennten Abrüstungskonferenz nicht von den Vereinigten Staaten abspalten lassen. Die CDU-CSU verwies auf die laufenden Wiener KSZE-Gespräche. Die SPD dagegen würdigte die Moskauer Vorschläge als Beweis für die Ernsthaftigkeit der Sowjetunion in ihrem Streben nach Abrüstung. Die Sowjetunion hat den Abzug von Truppen aus Ungarn und anderen Ländern des Warschauer Pakts in naher Zukunft ausgeschlossen. Ein Sprecher des Moskauer Außenministeriums sagte, es bestehe keine Notwendigkeit für einseitige Schritte zu einem Zeitpunkt, da die öffentliche Meinung schnellstmögliche Abrüstungsverhandlungen für ganz Europa fordere. Das amerikanische Außenministerium hatte am Wochenende über einen teilweisen oder vollständigen Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn spekuliert. Der Vorschlag einer gesamteuropäischen Gipfelkonferenz über die konventionelle Abrüstung, den der sowjetische Parteichef Gorbatschow gestern vor dem polnischen Parlament verkündete, hat ein breites Echo ausgelöst. Es reicht von klarer Ablehnung bis zur entschiedenen Billigung. Für die Bonner Regierung hat ihr Sprecher Ost eine sorgfältige Prüfung zugesagt. Bei der NATO in Brüssel zeigt man sich skeptisch. Aber auch der neue NATO-Generalsekretär, Ex-Verteidigungsminister Wörner, will Gorbatschows Angebot zumindest prüfen lassen. Ein Kommentar der Liberation. Kräftige Anstöße für die weitere Zusammenarbeit zwischen Ost und West erhofft sich Bundesaußenminister Genscher vom Gipfeltreffen des Warschauer Paktes am kommenden Wochenende. Genscher vertrat die Ansicht, dass West und Ost nach den wegweisenden Ergebnissen der sowjetischen Parteikonferenz nun an einer entscheidenden Wegmarke stünden. Der Außenminister setzte sich dafür ein, das Gefühl der wechselseitigen Bedrohung schrittweise abzubauen. Von dem, was die bundesdeutsche Industrie an Umweltdreck produziert, bekommt die DDR verhältnismäßig wenig ab. Meist weht der Wind von Ost nach West. fest. Die meisten deutschen Flüsse fließen aus der DDR in die Bundesrepublik und nicht umgekehrt. Und so ging es bei den Gesprächen, die Bonns Umweltminister Töpfer mit seinem Kollegen Hans Reichelt geführt hat, vor allem um bessere Umweltschutzmaßnahmen in der DDR. Europäer ist es schwer, den geistlichen Gehalt dieser lärmenden Liturgie im letzten buddhistischen Kloster der Mongolei nachzuvollziehen. Auf einer Anhöhe im Zentrum der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar ist das einzige Kloster erhalten geblieben, in dem noch buddhistische Mönche arbeiten und beten. Vor der Revolution in den 20er Jahren war das riesige Reich mit den wenigen Einwohnern von fast 750 Klöstern überzogen. Jeder dritte Mongole lebte als Mönch, als Lama. Heute charakterisieren andere Laute das öffentliche Leben der Mongolei. Auf dem Suchbator-Platz, benannt nach dem prägenden Revolutionär der 20er Jahre, nimmt Staatspräsident Bat Munch eine Parade zum Nationalfeiertag ab. Die jubelnden Kinderscharen, das straffe Zeremoniell des Militärs und der Standort der obersten Führung auf einem Mausoleum erinnern sehr an die Vorbilder, die aus dem Nachbarland Sowjetunion entstammen. Auch das Straßenbild ist beherrscht von Autos sowjetischer Bauart. In den Lebensmittelgeschäften liegen überwiegend sowjetische Produkte. Und wer sich aus der Presse Material übersetzen lässt, kann unschwer erkennen, dass die Kampagnen von Glasnost und Perestroika auch auf die Mongolei übergreifen. Das Land ist 6-mal so groß wie die Bundesrepublik, hat aber nur 2 Millionen Einwohner. Vor der Revolution waren die Mongolen ein aussterbendes Volk. Jetzt garantiert die steigende Geburtenrate ein Anwachsen der Bevölkerung. Die Mongolei ist oft als Anhängsel der Sowjetunion betrachtet worden. Dies mag für die Zeit gestimmt haben, als eine totale wirtschaftliche und ideologische Abhängigkeit von Moskau gegeben war. Doch selbst bei einem kurzen Aufenthalt wird nun ein Ringen um den Bestand an nationaler Identität und politischem Selbstverständnis deutlich. Noch in den 50er Jahren war es Studenten verboten, den Dehl, die Nationaltracht, zu tragen. Inzwischen fordern die Zeitungen nicht nur eine Rückbesinnung auf dieses mantelartige Gewand aus glänzender Seide, sondern es wird allen Ernstes diskutiert, ob nicht auch mongolische Diplomaten und Staatsvertreter bei offiziellen Anlässen auf die Nationaltracht zurückgreifen sollen. Auf der anderen Seite bemüht sich die Mongolei um einen modernen Zuschnitt. Industriekomplexe sind oft unter ökologischen Folgeschäden aus dem Boden gestampft worden. Nun aber ist erstmals ein Großprojekt zum Abbau von Phosphaten gestoppt worden, weil man mögliche Schäden für ein großes Gewässer, den Hufskulsee, befürchtet. In seiner Rede im Warschauer Schloss sagte Gorbatschow, jetzt käme es darauf an, einen humanistisch begründeten Sozialismus zu verwirklichen, einen Sozialismus, der sich auf die Mitwirkung aller interessierten Menschen stützt. Die Intellektuellen, so der Generalsekretär, hätten dabei die Aufgabe, die wissenschaftlichen Grundlagen und die moralischen Prinzipien dieser Gesellschaftsordnung zu formulieren. Dabei sei auch die Vergangenheitsbewältigung äußerst wichtig. In der Sowjetunion, so Gorbatschow, gäbe es einen harten Kampf zur Verwirklichung dieser Reform. Zu den Gästen gehörten der berühmte Komponist Krzysztof Penderecki, auch Daniel Olbrychski, ein bekannter Schauspieler, viele Wissenschaftler aus dem Umkreis der Partei, dazu einige wenige Vertreter der kritischen katholischen Intelligenz, wie zum Beispiel ein Professor der Katholischen Universität in Lublin. Von den vielen in Opposition zu Partei und Regierung stehenden Intellektuellen allerdings war keiner eingeladen worden. Herr Ministerpräsident, gerade angesichts des bevorstehenden Besuches von Bundeskanzler Kohl hier in der Sowjetunion, hat man dort konkrete Perspektiven für eine Verbesserung oder einen weiteren Ausbau der Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion mit Ihnen erörtert? Ja, man hat mir auffallend häufig versichert, dass man keinen Keil zwischen die deutsch-amerikanischen Beziehungen treiben wolle, was aus unserer Sicht auch nicht möglich wäre, dass man aber gleichwohl die Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland als für Europa besonders wichtig empfindet. Und dass jetzt zwischen den Staaten des Warschauer Paktes und den Staaten der EG Beziehungen aufgenommen werden, ist natürlich mehr als nur eine diplomatische Höflichkeit. Dass der Reformer aus Moskau von den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Polen für ihre jeweiligen politischen Interessen vereinnahmt würde, war abzusehen. Unterstützung für einen sehr vorsichtigen Öffnungskurs erhoffte sich die Regierung Jaruzelski, Rückenwind für ihre Forderung nach mehr Reformen, die Opposition, vor allem die verbotene Gewerkschaft Solidarität. Und die Polen erwarteten ein klares Wort Gorbatschows zur polnisch-sowjetischen Vergangenheit, Stichwort Katyn. Friedrich Wilhelm Kramer zieht die Bilanz. Überall, wo Gorbatschow auftrat, ob vor Arbeitern in Stettin, vor Jugendlichen in Krakau oder vor Intellektuellen in Warschau, überall warb er für seine Politik der Perestroika und für die polnisch-sowjetische Freundschaft. Doch alles, was einer wirklichen Freundschaft zwischen den beiden Völkern im Wege steht, konnte oder wollte Gorbatschow nicht aus dem Wege räumen. Den Namen Katyn, jenen Ort, an dem Stalin über 4000 polnische Offiziere ermorden ließ, erwähnte der sowjetische Generalsekretär nicht und enttäuschte damit viele Polen. Staats- und Parteichef Jaruzelski wies während des Besuchs immer wieder auf Polens Interesse an der Perestroika und auf die Parallelität der Veränderungen hin. Die Reformer in der polnischen Führung können sich durch Gorbatschow gestärkt fühlen. Der erkannte sogar polnische Besonderheiten an, die in der Vergangenheit auf heftige sowjetische Kritik gestoßen waren, nämlich die Beibehaltung der privaten Landwirtschaft und den Einfluss der katholischen Kirche. In Stettin traf der sowjetische Generalsekretär mit einem polnischen Privatbauern zusammen, in Krakau mit katholischen Geistlichen, als er die Marienkirche besichtigte. Bei einem Gespräch mit Intellektuellen im Warschauer Königsschloss betonte Gorbatschow noch einmal, dass die Zeiten eines alleingültigen Modells des Sozialismus vorbei seien. Er vermied es allerdings, auf Fragen nach der Brezhnev-Doktrin und der Intervention in der Tschechoslowakei zu antworten. So machte dieser Besuch auch die Grenzen von Glasnost und Perestroika deutlich. SWF1, Tribüne der Zeit mit weiteren Nachrichten. Das Zentralkomitee der ungarischen Kommunisten hat sich für radikale Wirtschaftsreformen ausgesprochen. Unter anderem ist vorgesehen, Ungarn für die Kräfte des Marktes zu öffnen. Das Zentralkomitee erwartet, dass nach Verwirklichung der Pläne 80 bis 100.000 Ungarn arbeitslos werden. Die konventionelle Abrüstung in Europa bezeichnete der französische Staatspräsident Mitterrand als vorrangiges Ziel seiner Politik. Ein neues Gleichgewicht zwischen den Streitkräften der NATO und des Warschauer Paktes in Europa sei unerlässlich für eine Verringerung der Spannungen, sagte Mitterrand in einem Fernsehinterview anlässlich des heutigen französischen Nationalfeiertages. Überall, wo Gorbatschow auftrat, ob vor Arbeitern in Stettin, vor Jugendlichen in Krakau oder vor Intellektuellen in Warschau, überall warb er für seine Politik der Perestroika und für die polnisch-sowjetische Freundschaft. Gorbatschows Besuch fand bei den Polen großes Interesse, was viel bedeutet in einem Land, das nach der Verhängung des Kriegsrechts politisch in Apathie und Gleichgültigkeit versunken ist. Die meisten Polen bringen Gorbatschow große Sympathie entgegen. Auch das bedeutet viel in einem Land, in dem der Hass gegen die Russen sehr tief sitzt. Die Gründe für diesen Hass liegen vor allem in der polnisch-russischen und später polnisch-sowjetischen Geschichte. Der Name Katyn, jener Ort, an dem Stalin über 4000 polnische Offiziere erschießen ließ, steht dafür als Symbol. Die Polen hatten von Gorbatschow klare Worte zu Katyn erwartet. Er sprach zwar von schwierigen Momenten in der Geschichte, von stalinistischer Unterdrückung und weißen Flecken, die Emotionen hervorriefen, doch Katyn erwähnte er nicht und vergab damit eine Chance. Denn erst wenn Moskau das dunkle Kapitel Katyn bereinigt, wird der Weg zu einer wirklichen Freundschaft zwischen Polen und der Sowjetunion frei sein. Dass Gorbatschow ein klares Wort zu diesem Thema vermied, zeigt, welche Rücksichten er nehmen muss. Die Wahrheit über Katyn hätte ihm zu Hause, zumindest bei den Dogmatikern, keine Sympathien eingebracht. Für viele Polen aber stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit Gorbatschows. Wer für Glasnost und neues Denken eintritt, der hätte auch zu Katyn offen Stellung nehmen müssen. In diesem Punkt enttäuschte Gorbatschow. Gleichwohl fand er sich zu zahlreichen Gesten gegenüber den Polen bereit. So ehrte er die Opfer des Warschauer Aufstandes von 1944, dem die Sowjets jede Hilfe verwehrten. Und er besuchte in der polnischen Hauptstadt ein ehemaliges, berüchtigtes politisches Gefängnis des russischen Zaren. Den Besuch in Stettin werten die Polen als Ausdruck einer gemeinsamen Haltung bei der Festigung der europäischen Nachkriegsordnung, die ihnen ein für allemal sichere Grenzen garantieren soll. Immer wieder wies Staats- und Parteichef Jaruzelski auf Polens Interesse an der Perestroika und auf die Parallelität der Veränderungen hin. Die Reformer in der polnischen Führung können sich durch Gorbatschow gestärkt fühlen. Der erkannte sogar polnische Besonderheiten an, die in der Vergangenheit auf heftige sowjetische Kritik gestoßen waren, nämlich die Beibehaltung der privaten Landwirtschaft und den Einfluss der katholischen Kirche. In Stettin traf der sowjetische Generalsekretär mit einem polnischen Privatbauern zusammen, in Krakau mit katholischen Geistlichen, als er die Marienkirche besichtigte. Bei einem Gespräch mit Intellektuellen im Warschauer Königsschloss betonte Gorbatschow noch einmal, dass die Zeiten eines alleingültigen Modells des Sozialismus vorbei seien. Er vermied es allerdings, auf Fragen nach der Brezhnev-Doktrin und der Intervention in der Tschechoslowakei zu antworten. So machte dieser Besuch auch die Grenzen von Glasnost und Perestroika deutlich. Bei aller Sympathie, die ihm in Polen entgegenschlug, hinterlässt Gorbatschow auch ein großes Maß an Skepsis. Dabei sei nur an die vielfältigen diesbezüglichen Aktivitäten der SPD und der SED erinnert. Erstmal Blickpunkt der Mittag zu unseren Berichten. In Warschau heute und morgen eine Gipfelkonferenz des Warschauer Paktes. Am grünen Tisch sitzen die Führer der 7 Mitgliedstaaten, an ihrer Spitze der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow. Mit neuen Ideen, so hatte es Gorbatschow angekündigt, würden die Führer des sozialistischen Paktsystems diesen Gipfel angehen. Neue Ideen, da war klar, dass diese Ankündigung die Spekulationen über mögliche neue Abrüstungsvorschläge des sowjetischen Parteichefs kräftig beleben würde. Erst vor wenigen Tagen hatte ja Gorbatschow den Westen mit Initiativen zu einer Abrüstung im Bereich der konventionellen Waffen konfrontiert. Aber neben der zweifellos beherrschenden Persönlichkeit dieser Gipfelkonferenz, also Gorbatschow, richtet sich das Interesse auch auf einen zweiten Mann, Nicolae Ceaușescu, den rumänischen Parteichef, dessen Pläne, hunderte von Dörfern in seinem Lande einem agrarpolitischen Reformprojekt zu opfern, nicht nur im Westen auf massive Kritik gestoßen sind. Aus Warschau berichtet Jürgen Fietig. Mit neuen Ideen wollten die Parteichefs des Warschauer Pakts in die Sitzung des beratenden politischen Ausschusses des Militärbündnisses gehen, die heute in der polnischen Hauptstadt begonnen hat. Das hatte der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow vor Stettiner Arbeitern am Mittwoch angekündigt. Und das polnische Parteiorgan Trybuna Ludu erläuterte heute in einem Kommentar, der Warschauer Pakt habe sich im Laufe der letzten 2 Jahre von einem Militärbündnis zu einer politischen Organisation entwickelt, die weitere Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit diskutiert. Die Sitzung des Warschauer Paktes werde ein Ereignis sein, das aus den Prinzipien des neuen Denkens entstanden sei. Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow hatte bereits zu Beginn seines gestern abgeschlossenen 4-tägigen offiziellen Polenbesuches neue Vorschläge gemacht. Vor dem Sejm, dem polnischen Parlament, hatte er am Montag dazu aufgefordert, eine europäische Gipfelkonferenz, ein europäisches Reykjavik, wie er es nannte, zu veranstalten. Dort sollte über konventionelle Abrüstung in Europa gesprochen werden. Außerdem erklärte Gorbatschow die Bereitschaft der Sowjetunion, Kampfflugzeuge von vorgeschobenen Militärstützpunkten zurückzuziehen, falls die USA darauf verzichteten, 72 Jagdbomber vom Typ F-16 in Italien zu stationieren, die aus Spanien abgezogen werden müssen. Um diese Vorschläge ist im Westen eine scharfe Kontroverse entbrannt. Die amerikanische Regierung hat sie als Ablenkungsmanöver bezeichnet. Dagegen befürworteten der französische Präsident François Mitterrand und der Sprecher der Bundesregierung Friedhelm Ost eine sorgfältige Prüfung. Der CDU-Politiker Volker Rühe nannte sie wenig hilfreich, während SPD und FDP dazu aufforderten, die Vorschläge Gorbatschows aufzugreifen. In Warschau wird erwartet, dass während des gegenwärtigen Gipfeltreffens auch über den Abzug sowjetischer Truppen aus einzelnen Ländern des östlichen Militärbündnisses gesprochen wird. Das westliche Verteidigungsbündnis, die NATO, denkt jedenfalls derzeit immer noch darüber nach, wie den Vorschlägen zu begegnen ist, die Gorbatschow am Montag vor dem polnischen Parlament gemacht hatte, also auf einer europäischen Gipfelkonferenz über Fragen der konventionellen Abrüstung zu verhandeln. Manfred Wörner, der neue Generalsekretär der NATO, besucht zurzeit die spanische Hauptstadt Madrid. Dort hatte unser Korrespondent Volker Mauersberger Gelegenheit, den NATO-Generalsekretär zu Gorbatschows Vorschlägen zu befragen. Herr Wörner, der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow hat vor wenigen Tagen angeboten, die sowjetischen Kampfflugzeuge aus Osteuropa zurückzuziehen, wenn die USA auf die geplante Stationierung von 72 F-16-Flugzeugen in Italien verzichten. Wie reagiert die NATO auf diesen Vorschlag? Ich glaube, die Reaktion der NATO auf diesen Teil seiner Vorschläge ist sehr klar und sehr einheitlich. Ich habe das für die Allianz ausgedrückt. Wir sind bereit, jeden Vorschlag in Betracht zu ziehen und intensiv zu prüfen, der zu größerer Stabilität in Europa beiträgt. Es ist unser Angebot, Und darüber wird ja im Augenblick in Wien verhandelt. In Verhandlungen über konventionelle Stabilität vom Atlantik bis zum Ural einzutreten. Wir versuchen, ein Mandat dafür zu erreichen. Dort muss dann über Einzelheiten gesprochen werden. Mir scheint, dass der Vorschlag mit den Flugzeugen von diesem Hauptziel konventioneller Stabilität wegführt, ablenkt. Und so ist es auch in den Hauptstädten der Allianz gesehen worden. Mein Eindruck ist, dass wir für alles versuchen müssen, diese Verhandlungen möglichst schnell in Gang zu bringen. Das Mandat so schnell wie möglich fertigzustellen. Das heißt, wir müssten Gorbatschow auffordern, dafür zu sorgen, dass wir uns möglichst schnell in Wien einigen, dann an den Verhandlungstisch setzen und dort unsere Vorschläge zu machen, dort sie zu verhandeln und möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen, dass Europa mehr Sicherheit gibt. Was ist denn gegen den Gorbatschow-Vorschlag einzuwenden, in einer gesamteuropäischen Gipfelkonferenz auch über konventionelle Abrüstung zu reden? Also zunächst einmal sind die Vorschläge Gorbatschows in dieser Hinsicht sehr vage. Zum Zweiten, wir verhandeln ja über ein Mandat. Und das heißt, wenn es dann zu diesem Mandat gekommen ist, wird ja dann über konventionelle Stabilität verhandelt. Dann haben wir das Verhandlungsforum und die Allianz und der Warschauer Pakt werden gemeinsam zu entscheiden haben, auf welcher Ebene das eröffnet und geführt wird. Ich sage noch einmal, wir müssen Gorbatschow bitten, jetzt an den Verhandlungstisch zu kommen, dafür zu sorgen, dass wir möglichst schnell zusammensitzen können und über Einzelheiten reden können. Gibt es einen Dissens zwischen dem NATO-Generalsekretär Wörner und Bundesaußenminister Genscher, der Gorbatschows Vorschlag als eine Bereitschaft zur asymmetrischen Reduzierung und als einen ersten Schritt in Richtung auf westliche Positionen interpretiert hat? So heißt es wörtlich in einer Stellungnahme des Bonner Auswärtigen Amtes. Also, ich kenne das ja noch aus meiner Zeit als Verteidigungsminister, dass man immerfort versucht hat, zwischen dem Außenminister Genscher und mir einen Konflikt oder eine Meinungsverschiedenheit zu konstruieren, ohne dass ich Ihnen das vorwerfe, das scheint sich fortzusetzen. Lassen Sie mich darauf ganz klar sagen, Gorbatschow hat die Bereitschaft zum Abbau von Disparitäten angekündigt. Die Probe darauf werden wir bei den Verhandlungen machen. Dort wird sich zeigen, ob und wie er dieses Angebot spezifiziert, ob er darauf eingeht, ob er seinen Worten Taten folgen lässt. Ich finde, dass darüber jetzt zu spekulieren völlig überflüssig ist. Wir werden sehr schnell hoffentlich in diese Verhandlungen gehen und dann wird sich zeigen und wir werden sehen, wie weit Gorbatschow bereit ist, die vorhandenen Asymmetrien, das heißt das Ungleichgewicht, zu seinen Gunsten abzubauen. Ein Grundsatzpapier für den FDP-Bundesparteitag im Oktober haben führende Politiker der Partei vorgelegt. In dem Papier heißt es unter anderem, Koalitionen seien Zweckbündnisse und zwar immer nur auf Zeit. Der sich da ausbreiten will, ich meine, als Laie weiß man das nicht so richtig, aber es steckt ja auch die ganze Industrie, die ganze Waffenindustrie dahinter, die sich bestimmt ihre Geschäfte nicht kaputt machen lassen wollen. Natürlich auch ganz besorgte politische Interessen, das ist klar, man kann sich da nicht so plötzlich aller Waffen begeben, aber ich finde, es kann hier auch eine Kontrolle ausgeübt werden, sodass doch alle gemeinsam verhindern, dass unsere Welt irgendwann in die Luft fliegt. Mhm. Raymond G., ein US-Amerikaner, der hier lebt. Ja, also US-Amerikaner stimmt nicht ganz. Ich bin zwischenzeitlich eingedeutscht als allerdings gebürtiger Amerikaner. Also ich möchte zur Sache sagen, meiner Ansicht nach muss man also auch Gorbatschow erstmal Vertrauen schenken in der ganzen Angelegenheit. Also im einfachen Grund, Gorbatschow hat erkannt, dass sein Land durch die Aufrüstung der letzten Jahre oder Jahrzehnte an den Rand des Ruins getrieben wurde, hat also wirtschaftliche Interessen, die Rüstung zurückzuschrauben, während wir im Westen hier doch sehr starke gegensätzliche Interessen haben. Unsere Wirtschaft hängt doch sehr stark mit der Rüstung zusammen und weigert sich deswegen wahrscheinlich auch, ihre Etat sich zusammenstreichen zu lassen von den Verteidigungsministern und möchte somit also doch weiterhin gut im Geschäft bleiben. Ulrich Brosewitz aus Köln, was meinen Sie? Ja, also auch, ich bin auch der Meinung, man sollte den Abrüstungsvorschlägen von Gorbatschow jetzt doch endlich mal vertrauen und den nötigen Glauben schenken. Und man sollte also auch die Vorschläge ernst nehmen und auch prüfen, nochmal Stellung dazu beziehen. Im Vorgespräch hatten Sie aber auch gesagt, wir sind als Laien da überfordert. Wir müssen uns auf die Experten verlassen. Richtig. Wir können das zwar jeder für sich selber nur beantworten und sagen, ich bin auch für Abrüstung, aber im Globalen, also jetzt von der NATO aus gesehen, sollte man das schon über alle Grenzen hinweg sehen und auch da sollten die Experten auch mal sagen, wie eigentlich jetzt hier das Kräfteverhältnis ist und welche Chancen jetzt bestehen aufgrund dieser Abrüstungsvorschläge, die wir da haben. Aber die Experten haben von Ihnen als Bürger so das Mandat, nun doch die Abrüstung anzugehen. Ja, auf jeden Fall. Martin Welk, Bundeswehrsoldat, Dusslingen. Ja, guten Morgen. Also ich kann es nicht einsehen, dass die NATO, speziell die USA, immer auf Gleichheit in der Anzahl der Waffen bestrebt ist. Also wie gesagt, ich bin selber Soldat und werde gelehrt, die NATO besitzt die ausgereiftere Technik. Wenn also als Beispiel die Russen 100 Panzer besitzen, die den Stand vor ungefähr 10 Jahren entsprechen, die Amerikaner dagegen 40 supermoderne Jagdpanzer haben, dann hebt sich das auf. Also man kann nicht nach der Menge gehen. Und zur Abrüstung selber, also die Mittelstreckenraketen, die jetzt abgebaut werden von beiden Seiten, sind in meinen Augen die Waffen, die als allererste da waren, die allerdings auch jetzt dem modernen Stand einfach nicht mehr entsprechen. Die müssen weg, weil sie veraltet sind. Mhm. Das dann als konsequente, tolle Maßnahme der Abrüstung hinzustellen, finde ich einfach nicht richtig. Wenn man abrüstet, wenn man solche großen Gespräche führt, dann sollten das Waffen sein, die Angst machen, die wirklich Angst machen. Langstreckenraketen, schwere Panzerartillerie, vor allem jetzt auch die ganzen schweren Jagdflugzeuge, die hier laufend runterkommen. Sowas, finde ich, sollte zuallererst das, was dem Bürger, dem wirklich betroffenen Bürger direkt vor Auge steht, sowas sollte zuerst vernichtet oder weggebracht werden. Ne? Da könnte ja auch der Westen einmal initiativ werden. In der letzten Zeit war das ja wirklich nur Gorbatschow. Selbstverständlich nur der Westen. Ich meine ja nur, denn wie gesagt, der Herr Gorbatschow bringt sehr gute Vorschläge. Der Amerikaner reagiert wirklich nur drauf oder auch nicht, je nachdem. Ne? Mhm. Klaus Hoffmann aus Frankenthal, Ihre Meinung? Ja, Hoffmann, guten Morgen. Ich wollte sagen, dass es ganz egal von welcher Seite eigentlich die Vorschläge kommen, wenn es ein ernst gemeinter Vorschlag ist, dann müsste man auch darauf eingehen. Und ich finde es eher beschämend, wenn man die Vorschläge vom Herrn Gorbatschow eben nicht aufgreift, nur weil man also in westlichen Klischees vom Osten gefangen ist. Auch die heutigen Vorschläge des Warschauer Paktes will die NATO, wie entsprechend in Brüssel verkündet, sorgfältig prüfen. Das ist allerdings das Mindeste, das man von den Führern der westlichen Allianz verlangen kann. Diesmal dürfte es Ihnen aber schwerfallen, die Angebote aus dem Osten rasch und pauschal zurückzuweisen. Enthalten Sie doch vor allem mit dem Vorschlag einer Verringerung der konventionellen Streitkräfte vom Atlantik bis zum Ural Forderungen, die der Westen schon seit längerem selbst erhebt. Zumal der Ostblock auch einen asymmetrischen Truppen- und Waffenabbau und Inspektionen auf eigenem Territorium zuzustimmen bereit ist. Dazu auch der Kommentar der Woche, den Ernst Alfred Reiß spricht. Wieder einmal hat sich der Westen von Gorbatschow die Abrüstungsinitiative aus der Hand nehmen lassen. Während die NATO noch mühsam nach einem Gesamtkonzept sucht und dafür nicht einmal einen Termin nennen kann, legt der Warschauer Pakt nun ein detailliertes Konzept für die konventionelle Abrüstung vom Atlantik bis zum Ural vor. Er trumpft damit in eben jenem Bereich auf, den der Westen selbst als den entscheidenden und vorrangigen bei künftigen Abrüstungsverhandlungen darstellt. Das Warschauer Dokument bedarf sicherlich einer sorgfältigen Prüfung. Es liefert aber auf den ersten Blick kaum einen Vorwand, diese Prüfung an die Stelle konkreter eigener Reaktionen und Vorschläge zu setzen. Was unter der Regie Gorbatschows in Warschau verkündet wurde, ist nämlich das bisher weitestgehende Angebot einer drastischen und ausgewogenen Reduzierung von Truppen und Bewaffnung in Europa mit dem Ziel, Angriffsfähigkeit zu beseitigen und das militärische Potenzial auf bloße Verteidigungsfähigkeit zu beschränken. Das ist eine westliche Forderung, ebenso wie die nach einer asymmetrischen Beseitigung von Ungleichgewichten im konventionellen Stärkeverhältnis, die im Warschauer Dokument ausdrücklich aufgegriffen wird. Freilich bedeutet dies nicht, dass der Westen von eigenen Abrüstungsschritten in solchen Bereichen entbunden wäre, in denen nicht nur nach östlicher Auffassung auch Asymmetrien zu seinen Gunsten bestehen, etwa hinsichtlich der Zahl, Kampfkraft und Eindringfähigkeit der Kampfbomber. Vorgestellt wurde der armenische Nationalistenführer Airikian als erster prominenter Bürgerrechtler, der seit dem Amtsantritt von Parteichef Gorbatschow ausgebürgert wurde. Seine Einschätzung der politischen Zustände in der Sowjetunion fasste Airikian zusammen, indem er sagte, es sei noch lange hin bis zu westlichen Verhältnissen. Zwar gäbe es eine Bewegung in Richtung mehr Demokratie, doch das sei bei weitem noch nicht genug. Er kritisierte die Unterdrückung der armenischen Unabhängigkeitsbewegung, Vereinigung der nationalen Selbstbestimmung. Hauptanliegen dieser Unabhängigkeitsbewegung, deren Chef Airikian bis zu seiner Verhaftung im März war, sei ein Referendum, eine freie Abstimmung über die staatliche Unabhängigkeit Armeniens gewesen, erklärte Airikian, der gleichwohl Wert auf die Feststellung legte, er sei kein Nationalist. Dies wird von der sowjetischen Führung offensichtlich anders eingeschätzt. Schließlich wurde Airikian ausgebürgert. Seine Verhaftung, meinte Airikian, sei ein Beispiel dafür, dass trotz der Propagierung von Glasnost und Perestroika Michail Gorbatschow bereit sei, zu den alten Methoden zu greifen. Die Zukunft der Sowjetunion hängt nach Einschätzung Airikians auch von der Frage ab, ob die Sowjetunion Oppositionsparteien zulasse. Nach Auffassung Airikians schließen sich wahre Demokratie und ein Einparteiensystem, wie es in der Sowjetunion besteht, gegenseitig aus. Mit dieser Ansicht steht er zumindest im Widerspruch zu Lev Kopelev. Der hatte kürzlich Pluralismus im Einparteiensystem durchaus für machbar erklärt und als Beispiel die Sowjetunion genannt. Es ist 24 Uhr, Washington. Die NATO erwägte in absehbarer Zeit eine Verringerung ihrer atomaren Kurzstreckenwaffen in Europa. Das hat der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte, der amerikanische General Galvin, angekündigt. Galvin teilte in Washington mit, die geplante Maßnahme beziehe sich auf die 4600 in Europa stationierten Nuklearsprengköpfe der Artillerie und der Kurzstreckenraketen. Damit wolle die NATO vor allem Besorgnisse in der Bundesrepublik über diese Waffen entsprechen, von denen die meisten auf ihrem Gebiet stationiert seien. Bis Ende des Jahres werde eine entsprechende Studie der NATO erarbeitet, sagte Galvin. Einen vollständigen Verzicht auf Nuklearwaffen in Europa schloss der General jedoch aus. Gleichzeitig wandte sich Galvin gegen den in Westeuropa entstandenen falschen Eindruck, dass die militärische Bedrohung durch die Sowjetunion abgenommen habe. Bonn. Ein Treffen zwischen Bundesverteidigungsminister Scholz und dem Verteidigungsminister der DDR Kessler wird es nach Informationen der Tageszeitung Die Welt in absehbarer Zeit nicht geben. Wie das Blatt in seiner neuesten Ausgabe unter Berufung auf Bonner Regierungskreise berichtet, war im SED-Zentralorgan Neues Deutschland nicht von dem Wunsch der beiden Minister nach einer Begegnung die Rede, sondern...